Erster für den Musikmeister, mit Saiteninstrumenten. Ein Psalm. Ein Lied. Zweiter Gott soll uns helfen und uns Gutes tun. Er soll uns freundlich ansehen. Dritter, so sollen alle Menschen auf der Erde deinen Weg kennen. Alle Völker sollen deine Hilfe sehen. Vierter, alle Völker sollen dich loben, Gott. Ja, alle Menschen sollen dich loben. Fünfter, die Völker sollen sich freuen. Du regierst die Menschen gut. Du führst alle Völker auf der Erde. Sechster, alle Völker sollen dich loben, Gott. Ja, alle Menschen sollen dich loben. Siebter, das Land hat gute Ernte gebracht. Gott, unser Gott, soll uns segnen. Achter, Gott soll uns segnen. Alle Menschen auf der ganzen Erde sollen ihn ehren.